Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Danke, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Heinrich hat das ja nochmal so schön zusammengefasst. Bin ja eigentlich schon fast mit zu Hause hier. So eine Art Heimspiel. Ja, ich bin ja auch in meinem Dienst, der Schwerpunkt, mehr in anderen Gemeinden unterwegs. Und ich weiß nicht, ob das schon bestimmt schon durchgeklungen zu dem einen oder anderen. Die Gemeindeleitung in der Schneewedinger Pfingstkirche habe ich ja im Mai diesen Jahres abgegeben. Das war auch ein längerer Prozess, und durch den ich die letzten Jahre so innerlich auch durchgegangen bin, um mehr im übergemeindlichen Dienst unterwegs sein zu können, weil ich da so einen Schwerpunkt auch für meinen Dienst sehe, auch in Verbindung eines Missionswerkes. Ja, das nur mal so nebenbei erwähnt für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so gehört haben. Ich freue mich über die Verbundenheit das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt, über die Verbundenheit in der Zusammenarbeit hier in Schneewedding, was die Ökumene, die Allianz betrifft. Und wir haben das ja auch schon so gesagt, Heinrich, lassen wir eigentlich ungern los. Du sagtest lachendes und weinendes, ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber Heinrich, du hast ja, wenn ich das mal so sagen darf, auch selber Schuld. Ja, du hast zum Herrn gesagt, Herr, ich möchte Menschen mit deiner Liebe erreichen, und das nimmt der Herr ja wortwörtlich. Das nimmt der Herr wortwörtlich, aber wirklich, ich bin vollkommen davon überzeugt, dass Gott mit seiner ganzen, dass Gott dir eine ganze Heerschar von Engeln mitbringt und du da einen ganz besonderen Auftrag, auch der Heilung, denke ich mal, damit weitergeben kannst. Und ja, ich möchte euch das ist keine Werbung. Ich habe auf der Pastorenkonferenz von uns als Pfingstgemeinde, wo ich gewesen bin, da wurden die Hefte verteilt oder zur Verfügung gestellt. Charisma, und da ist ein toller Bericht drin von dem Nick Vujicic. Wer kennt den? Mann ohne Arme und ohne Beine. Der ist Christ. Und der hat sich, und der reist um die ganze Welt und strahlt eine Hoffnung aus und gibt dadurch das Evangelium weiter. Und ich habe ungefähr 10 Hefte mitgebracht, sodass es eine gute Möglichkeit, das auch zum Evangelisieren zu benutzen. Also da ist ein Bericht über diesen Mann drin, und das ist eine gute Möglichkeit, jemandem das einfach in die Hand zu drücken und sagen, guck mal hier, da ist jemand ohne Arme, ohne Beine, und der hat so viel Hoffnung in seinem Leben. Also da kann man ein bisschen so als evangelistisches Tool, Werkzeug, das kann man gut gebrauchen. Auch zum selber Lesen gut. Aber ich lasse die ab und zu mal so im Zug lesen, liegen. Mal so ein Heftchen oder sowas. Und dann in der Hoffnung, dass das dann der Richtige dann auch mitnimmt. Ja, gut, ganz so viel habe ich denn nicht dabei. Ja. Ich habe in meiner Vorbereitung, Heinrich schrieb mich, ich glaube, Dienstag an, was ich für ein Thema habe, und bei mir ist immer so donnerstags, freitags der Predigtvorbereitungstag in der Regel, und war auch bis zu dem Zeitpunkt noch mit nichts, wie sagt man, schwanger gegangen, so empfinde ich dann manchmal ja auch, und habe dann Heinrich gesagt, Mensch, wir machen das einfach so, du gibst mir einfach ein Thema vor, und das dauerte, ich glaube, keine paar Minuten, wumms, kam eine E-Mail zurück. Und und da gehe ich gerne drauf ein, und ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte und wo ich aufhören soll bei dem Thema. Dankeschön. Solus Christus. Allein Christus. Im nächsten Jahr feiern wir ja, oder denken wir an 500 Jahre Reformation. Und ich kratze mit dem Thema Solus Christus nur so ein bisschen an der Oberfläche, so wie ich auch in der Vorbereitung festgestellt habe. Und wisst ja, bei uns als freikirchliche Pastoren, ja, Heinrich zählt ja auch dazu, ist ja immer das Problem, wir wissen, wann die Predigt beginnt, wissen aber nie, wann sie aufhört. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ich versuche in der Gnadenzeit zu bleiben und möchte, ja genau, die Uhr ist da oben, die ist noch auf die andere Zeit gestellt, ja, prophetisch für nächstes Jahr, sehr gut. Ja, wir sollen hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, das finde ich gut. Meine ist aber auch noch auf dieser Zeit. Ich möchte, bevor ich in dieses Wort reinkomme, Solus Christus, noch einmal ganz kurz beten und auch die Wortverkündigung unter Gottes Leitung stellen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Grund bist, wie wir das gehört haben, auch in der Lesung. der Grund, der Felsen, der gelegt ist. Und kein anderer Grund ist gelegt, außer dir alleine. Herr Jesus, und so bete ich darum, dass du jetzt meine Worte segnest und salbst. Herr, und dass du die Worte bei jedem Einzelnen ins Herz reinleitest, die notwendig sind. Zur Erbauung, Herr, zur Ermutigung, vielleicht auch manche Dinge rauszureißen, anzufachen. Ich bete um deine Leitung, Heiliger Geist. Und ich danke dir dafür. Amen. Solus Christus. Man hat im 16. Jahrhundert, das ist ja sicherlich bekannt, aber ich wiederhole das nochmal. Es gab ja die Behauptung damals der römisch-katholischen Kirche, die einzig wahre apostolische Kirche zu sein und die einzig gültige Autorität zu besitzen. Das war ja so auch mit der Umschwung oder was durch die Reformation dann letzten Endes nicht nur hinterfragt worden ist, sondern in dem Sinn vom Wort Gottes her entmachtet worden ist, wenn ich mal so diese Worte gebrauchen kann. Und als Reaktion auf die Behauptung der römisch-katholischen Kirche in der damaligen Zeit, die einzig wahre apostolische Kirche zu sein und die einzige gültige Autorität zu besitzen, haben die Reformatoren im 16. Jahrhundert die sogenannten 5 theologischen Prinzipien in 5 Mottos oder Säulen, man spricht auch von Säulen der Reformation, zusammengefasst. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das eine ist sola fide, allein der Glaube. Sola scriptura, das ist was Einfaches. Scriptures aus dem Englischen. Genau, nur das Wort oder allein die Schrift. Und dann das dritte, was Heinrich auch vorgegeben hat und wo ich begeistert mit dabei bin, auch in der Vorbereitung für heute, solus Christus, allein Christus. Das vierte ist sola gratia, allein die Gratia, Gnade. Und soli Deo gloria, allein Gott gehört die Ehre. Wir kennen das aus dem Lied In Excelsis Deo, ne? Soli Deo Gloria, allein Gott gehört die Ehre. Allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade und allein Gott gehört die Ehre. Und auf Solus Christus möchte ich heute Morgen einmal eingehen, auch mit dem Text, der vorgelesen worden ist, aus 1. Korinther 3. Und der Kernvers ist ja der Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und mit diesem Wort sind wir begeistert unterwegs und Heinrich hat das vorher auch so schön erwähnt, doch den Gottesdienst damit eröffnet, das finde ich schön. Wir treffen uns in keinem anderen Namen, außer in dem Namen Jesus Christus. Ich komme zum Hintergrund einmal zu dieser Aussage, die Paulus hier an die Korinther, an die Gemeinde in Korinth richtet. Die Gemeinde in Korinth gegründet, bestand schon einige Zeit und Paulus geht in diesem Text zuerst einmal darauf ein und nimmt sie, wie kann man sagen, hart in die Korrektur hinein. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Paulus damals wäre nicht immer so nur Zuckerschlecken gewesen. Ich habe auch einige theologische Fragen, wenn ich bei ihm im Himmel bin. Ja, ich stelle mir das so vor. Ne? Also wenn ich im Himmel ankomme, dann sage ich zu Herr Jesus, ich brauche mal, bitte, ehe wir weitermachen mit Lobpreis und Anbetung, ich möchte mal mit Paulus mal ein paar ernste Fragen klären. Da habe ich meine ganz persönlichen Fragen an ihn. Gut, Spaß beiseite. Paulus geht in diesem Text mit der Gemeinde in Korinth in eine Art harte Korrektur rein, Gericht rein und knallt Aussagen rein, in denen er sie anschreibt. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr konntet es noch nicht vertragen. Ihr seid noch fleischlich. Und dann geht Paulus auf den Punkt ein, was eigentlich die Gemeinde in Korinth bewegt hat, warum er auch so eifrig jetzt im Korrigieren da ist, denn Neid und Streit ist unter euch und ihr wandelt fleischlich nach Menschenweise. Und er fragt sie noch, wandelt ihr da nicht fleischlich nach Menschenweise? Dann bringt er etwas ganz Wichtiges hervor und es gab zwei Lager in der Gemeinde. Das eine Lager war, ich bin des Paulus, ich gehöre zu Paulus und die anderen sagten, ich gehöre zu Apollos. Apollos auch aus der Apostelgeschichte erwähnt, ein Mann, der mächtig im Lehren war, also der viel aus dem Wort weitergegeben hat, der historisch auch sehr, sehr bewandert war. Und dann gab es diese zwei Lager. Die einen sagt, ja, also Apollos ist derjenige, den wir brauchen in der Gemeinde. Und der andere sagt, nein, ein Paulus, der hat uns aber gegründet. Wir brauchen Paulus. Und so entstand in der Gemeinde ein Streit. Und man hat vergessen, um was es eigentlich geht. Nämlich, und dann kommt Paulus mit dieser Aussage rein, nämlich um das Fundament Jesus Christus. Nur ist das so heutzutage, also ich stelle das bei uns in der Schneewedinger Pfingstkirche, bei uns nicht, eigentlich so nicht fest. Ich denke auch nicht, dass das hier so ist, dass man jetzt größtenteils mit solchen Herausforderungen das Problem hat, also ich gehöre zu dem oder dem. Oder gibt es hier irgendwie Diskussionen, der eine sagt vielleicht nach dem Gottesdienst, also Ruben, das ist derjenige, den wir brauchen. Der muss öfters kommen und andere sind da, die sagen, nein, also Heinrich, den lassen wir nicht gehen, der ist viel besser wie Ruben. Gut, das würde ich sogar noch bestätigen. Aber nein, also, aber versteht ihr so aus dem Zusammenhang heraus, es gab zwei Lager. Paulus, den brauchen wir, und die anderen sagten, Apollos, den brauchen wir. Und da ist Paulus richtig wütend geworden. Ist er hart ins Gericht gegangen und hat gesagt, nein, das, was ihr macht, das ist nicht korrekt. Ich habe gepflanzt und Apollos hat letzten Endes nachher begossen. Und so hat jeder im Reich Gottes seine Aufgabe, denn alles, was wir tun, tun wir aufgrund einer Tatsache, aufgrund von Christus, der das Fundament jeder Gemeinde ist und das einzige Fundament ist. Im heutigen Kontext könnte man vielleicht sagen, vielleicht sind das irgendwelche Themen in Gemeinden, die Gemeinden beschäftigen. Welchen Schwerpunkt sollen wir legen? Welche Ausrichtung sollen wir haben? Und so weiter. Und ich schätze deshalb ich sage das nochmal und ganz bewusst auch die Zusammenarbeit der Gemeinden hier in Schneverding, dass wir auch mit der katholischen Kirche diesen Grund gemeinsam hochheben in Allianzgebetswochen, in Veranstaltungen, Christus. Was für eine Gnade das ist, wenn man so ganz bewusst mal Dinge ausblenden kann und sagt, es geht hier nicht um unterschiedlichen Stil von Liturgie, es geht nicht um einen unterschiedlichen Stil von, wie laufen Gottesdienste ab, es geht auch nicht um einen unterschiedlichen Stil von, was ziehe ich an, etc., sondern wir halten gemeinsam hoch Jesus Christus. Und das ist der Grund, auf den Paulus hier letzten Endes dann hinweist. Und ich habe mir die Frage gestellt, Solus Christus, warum? Warum der Bezug auf Jesus? Letzten Endes, biblisch gesehen, ist das ja einfach zu begründen. Und wir können da jetzt 50 verschiedene Antworten finden. Ich möchte aber einmal für mich drei Kernaussagen damit hineinnehmen, warum Christus der Grund ist und uns das nochmal so ganz bewusst, ganz einfach, biblisch einfach begründet, vor Augen malen, Solus Christus, warum? Paulus geht auf die Frage hier ein und sagt, allein dieser Grund ist gelegt, Jesus Christus. Es gab einen amerikanischen, habe ich ein Video gesehen von einem amerikanischen Pastor, der auch im Fernsehen viel auftritt und ein sehr begabter Bibellehrer ist und ist eingeladen gewesen, in einer großen Veranstaltung zu sprechen, wo ein paar hunderttausend Leute da waren und es waren Vertreter von verschiedenen Religionen da gewesen. Es waren Vertreter von der New Age Bewegung da, dann war ein muslimischer Leiter da gewesen und einige andere große Weltanschauungen. Und der ist bei dieser Veranstaltung eingeladen gewesen. Das ging durch das amerikanische Fernsehen wohl relativ groß rum. Und dann ist er von dem Organisationsteam gebeten worden, wie alle Leiter von einer Religion, von einer Weltanschauung, am Anfang ein Gebet zu sprechen. Also jeder hat das Mikrofon bekommen, für ein kurzes Gebet zu sprechen. Und er ist gefragt worden, ja, wie willst du es am Anfang oder am Ende machen? Und er hat dann gesagt, in aller Demut habe ich gesagt, am Ende. Und er erzählt, ihm kamen die ganzen anderen Weltanschauungsvertreter vorweg. New Age, aus dem Islam, von anderen Religionen, aus dem Buddhismus. Und er war als letztes dran. Und ihm ist vorgesagt worden, bitte nichts Anstößiges. Dann hat er gesagt, da werde ich mich dran halten. Ich werde, wenn, dann nur etwas aus der Bibel heraus zitieren. Und einige Gebete der anderen waren vorweg. Gott, der unbekannte Gott, wir beten zu dir. Es war ein Gebet. Und als er dran kam, er hat vorher gebetet und hat wirklich überlegt, was er sagen soll. Es ist ja ein heißes Eisen. Man hat so eine Möglichkeit, vor einer Riesenversammlung zu sprechen, wo verschiedene Vertreter von Religionen da sind. Und dann bist du als Christ da, sollst kein Anstoß sein. Und er sagte ganz weise, nein, ich werde nur aus der Bibel heraus zitieren. Er kam nach vorne, fing das Gebet an mit, ich danke dir, Jesus Christus, du Name über alle Namen, vor dem sich einmal alle Knie beugen werden. Und der Name, durch den die Errettung der Welt möglich ist, Name gegeben im Himmel und auf Erde über alle Namen. In dem Moment sagt er, wir müssen wohl Zehntausende von Christen da gewesen sein, ist ein Gejubel entstanden, ein Gerufe, ein Klatschen, ein Jubeln. Die Leute sind aufgesprungen. Überlegt es mal, Zehntausende, es waren Hunderttausende, ein paar Hunderttausend Leute da. Und Zehntausende oder eine Menschenmasse ist aufgestanden, fing an zu jubeln. Und das ging ungefähr 5 Minuten lang. Und danach ist er gefragt worden, von fast allen Vertretern der Religion und von dem Leiter oder von dieser Organisation, warum haben die Leute so begeistert reagiert? Da hat er gesagt, es ist ganz, ganz einfach, weil mein Jesus, der über alle Namen steht, das steht in der Bibel, immer noch lebt. Und weil es der einzige Name ist, vor dem sich alle anderen beugen werden, eines Tages. Es ist Kraft in dem Namen Jesus. Solus Christus, warum Christus? Und ich komme mit einer ersten Behauptung rein. Solus Christus, Christus allein, und Jesus wird selber beschrieben als der Anfang und das Ende. Offenbarung 22, ab Vers 13 müsste das ungefähr losgehen. Offenbarung 22, lass mich das mal aufschlagen. Ab Vers 13, da heißt es, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Da wird Jesus selber beschrieben als das Alpha und das Omega, als der Anfang und das Ende. Die Bibel sagt, durch ihn ist alles entstanden, alles ist zu ihm hin und durch ihn entstanden. Und deshalb möchte ich festhalten, ja, als ersten Punkt oder als erste Aussage, Solus Christus, weil Christus der Anfang und das Ende ist. Hebräerbrief drückt das wie folgt aus, er ist der Beginn, der Anfang und der Vollender unseres Glaubens. Ohne Christus ist es unmöglich zu glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich zu glauben, ohne das Vertrauen auf den Herrn ist es unmöglich zu glauben. Warum Solus Christus? Ganz einfach, weil Jesus der Anfang und das Ende ist. Durch ihn sind alle Dinge entstanden und alle Dinge werden durch ihn auch zu Ende gebracht werden. Übrigens, ich war letzte Woche auf einer Konferenz gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Einmal im Jahr findet in Bad Gandersheim, dem Glaubenszentrum, ist ja sicherlich ein Begriff für den einen oder anderen, eine Männerkonferenz statt. Und da hat ein gewisser Mario Warnschaffe, ich weiß nicht, ist ja ein Begriff, Mario Warnschaffe, der ist sehr viel mit Moslems im Gespräch. Und er erklärt Moslems Jesus aus dem Koran heraus. Und interessanterweise, das wusste ich bis jetzt auch nicht und ich habe das aber selber nochmal nachgeprüft, auch nachgelesen. Interessanterweise ist Jesus im Koran beschrieben als die Erkenntnis der letzten Stunde. Also er wird gleichgesetzt auch mit der Anfang und das Ende. Und der, gut, da gibt's das, jetzt könnte ich ein ganz großes Fass aufmachen, Jesus aus dem Koran erklären, bin von diesem Thema sehr, sehr begeistert. Aber Jesus, der Anfang und das Ende, und so wird er zum Beispiel auch im Koran beschrieben, eine ganz, ganz interessante Sache. Ich komme zur weiteren Aussage, Solus Christus, warum? Eine radikale, aber dennoch so einfache Aussage, eine einfache Säule für uns. Solus Christus, weil Jesus selber Gott ist und niemand Sünden vergeben kann, außer Gott allein. Amen dazu. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott allein. Und deshalb nehme ich die Aussage hier mit rein. Deshalb Solus Christus, weil Jesus selber Gott ist und niemand Sünden vergeben kann, außer Gott allein. In Markus Kapitel 2 lesen wir eine Geschichte, die ganz bekannt ist. Nämlich eine Geschichte, wo vier Männer einen Gelähmten ein Hausdach runterlassen, das Dach abdecken während Gottesdienst. Jesus spricht gerade zu Menschen. Sie decken das Dach ab, weil sie mit diesem Gelähmten nicht reinkamen. Wem ist die Geschichte bekannt? Okay, eigentlich fast allen. Und lassen die Menschen zu Jesus an Füßen rein, runter. Und dann heißt es über die Schriftgelehrten, die Juden, die da waren, dass sie in ihrem Herz, weil Jesus sagte zu ihm, zu diesem Mann, dir sind deine Sünden vergeben. Und die Schriftgelehrten, die Juden, dachten in dem Moment, was bildet sich dieser Mann ein, Jesus? Sie haben ja einen Grund gesucht, Jesus gefangen zu nehmen, Jesus anzuklagen. Sie dachten, was bildet sich dieser Mann ein? Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott alleine. Und dann heißt es über Jesus, und er erkannte, was sie in den Herzen dachten. Und dann heißt es, und dann sagte er zu dem Mann, die sind deine Sünden vergeben, steh auf, nimm dein Bett und geh, und der Mann ist geheilt worden. Das heißt, Jesus macht sich hier, widerspricht diese Aussage nicht, sondern macht sich eins mit der Handlung und sagt, ja, natürlich kann nur einer Sünden vergeben, außer Gott allein. Und Jesus spricht diesem Mann Vergebung der Sünden zu, stellt sich Gott gleich, und deshalb haben sie ihn ja letzten Endes auch mit als Hauptgrund gekreuzigt, weil er sich Gott gleichstellte. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott allein. Und das finden wir in Jesus Christus. Markus Kapitel 2 und so viele Bibelstellen belegen uns die Gottheit selber von Jesus. Und ich komme zu einer weiteren, dritten Aussage, die mich begeistert. Solus Christus. Warum Jesus Christus? Im 1. Johannes 2, da ist die Rede davon, und das ist eine Ableitung von dem Fakt, von der Aussage, weil Jesus Gott selber nur Sünden vergeben kann, ist das eine Ableitung. 1. Johannes 2, und wir finden das in weiteren Bibelstellen, weil Jesus unser alleiniger Fürsprecher ist. Jesus ist unser alleiniger Fürsprecher. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Gott selber hat die Brücke gebaut für uns Menschen. Jesus ist unser alleiniger Fürsprecher. 1. Johannes Kapitel 2. Paulus sagt, ich komme kühn vor den Gnadenthron Gottes. Sünden vergeben kann nur Jesus, und unser Fürsprecher im Himmel, so drückt sich Paulus aus, ist Christus. Wir haben einen Fürsprecher im Himmel. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganzen Welt. Christus alleine ist derjenige, der für uns gesühnt hat. Und die Bibel kommt mit einem Wort Fürsprecher, was man mit Anwalt gleichsetzen kann. Weißt du, und dazu braucht man, und das ist ja dieses, was heißt Radikale, aber das ist diese Wahrheit, die uns hier gesagt wird, alleine Jesus Christus ist der Mittler zwischen Gott und Mensch, weil Gott selber Mensch geworden ist und diese Brücke gebaut hat. In Galater 3, die Bibelstelle ist vielleicht auch bekannt, da ist die Rede von der Gerechtigkeit, die uns im Glauben durch Jesus Christus gegeben wird. Und das lesen wir nochmal Das lesen wir auch nochmal in Römer, und das ist im Römerbrief, das ist eine sehr, sehr interessante Aussage. Da möchte ich mit euch mal ganz kurz reinschauen, wenn ihr noch bei der Sache seid, wenn ihr noch wach seid. Römer Kapitel 3, Vers 28, da läuft Paulus richtig heiß. Da läuft Paulus richtig heiß. Paulus sagt, denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtigt wird, ohne Gesetzeswerke. Paulus sagt, kein Mensch wird gerecht durch Werke. Und er hinterfragt auch die Gemeinde in Korinth immer wieder. Er hinterfragt, wenn ich denke, dass ich durch das Gesetz gerecht werde, dann muss ich auch in der Lage sein, das ganze Gesetz zu erfüllen. Und deshalb sagt Paulus, aber keiner wird das jemals schaffen, nur allein durch den Glauben werden wir gerecht gesprochen und nichts anderes. In anderen Worten, man kann nichts dahin zutun und nichts davon hinwegnehmen, von dem Werk von Jesus Christus. Es ist alles schon hundertprozentig vollbracht. Hab mich letzte Woche wieder einmal am Hauptbahnhof ich habe ein paar Minuten Zeit gehabt, am Hauptbahnhof in Berlin mit welchem von den Zeugen Jehovas unterhalten. Und das macht mich so richtig, ich bin in Liebe begegnet, keine Angst. Aber das macht mich so richtig wütend, wie man das Werk von Jesus zwar erwähnt in den Schriften, aber das Werk von Jesus minimiert auf ein vielleicht oder mal gucken, ob man das überhaupt zur Gerechtigkeit verhilft. Ich habe das mal zu, und verstehe das nicht falsch, ich spreche gegen keine Religion, aber ich mag es manchmal so ein bisschen anzupieksen, aufgrund des Evangeliums willen. Wir müssen uns vorstellen, Jesus, Solus Christus, Christus allein, Jesus hängt am Kreuz vor 2000 Jahren, und das heißt, er ist zur Sünde gemacht worden. Der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Er hängt am Kreuz mit diesen furchtbaren, schrecklichen Schmerzen, die Last der Menschheit auf sich geladen, alles auf sich geladen. Das heißt, selber rief aus, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Getrennt durch die Sünde, die auf ihm lag, von der Herrlichkeit. Er, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde. Und dann rief er diesen Satz aus, diese drei Worte, es ist vollbracht. Ich habe nochmal provokativ jemanden von den Zeugen Jehovas gesagt, schon ein paar Monate her, provokativ gesagt, weißt du, Jesus hing am Kreuz und hat dieses Werk für die Menschen vollbracht, hat den Himmel wortwörtlich gesehen aufgerissen und ruft aus, es ist vollbracht. Und der Vorhang im Tempel ist in zwei gerissen, als Zeichen dafür, jeder darf zu Gott kommen. Es gibt keinen Zweifel mehr für Menschen, die zu Gott kommen. Und ich habe gesagt, aber du würdest persönlich daneben stehen, würdest du Jesus sagen, nein, nein, nein, aber noch nicht ganz. Dann habe ich mich mit großen Augen angeguckt. Da habe ich gesagt, ob Jesus jetzt gestorben ist oder nicht, das macht für euch doch überhaupt nichts, oder? Wir kamen in eine interessante, respektvolle Diskussion rein. Ich möchte dich ermutigen, dieses Solus Christus für dich zu nehmen und vielleicht auch mal mit Menschen oder auch mit dir selber und mit deinem Umfeld ins Gespräch zu kommen. Paulus, der war da sehr radikal. So radikal traue ich mich das nicht. Aber ich bin da dran. Paulus, in Galater 1 lesen wir das. Der war da sehr, sehr, ja, der war sehr, sehr Solus Christus. Und er hat die Gemeinde in Korinth und an die Galater geschrieben, ich habe euch den Grundstock gelegt, Christus alleine. Und da ist er ganz radikal und sagt, durch die Gnade durch Jesus Christus, durch nichts anderes. Und da kamen andere Leute an, die eine andere Strömung in die Gemeinde reingebracht haben. Und was sagt Paulus? Ganz radikal. Aber wenn auch wir, in Galater 1, Vers 8, aber wenn auch wir oder irgendein Engel aus dem Himmel euch etwas anderes als das Evangelium verkündigt würden, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, sage ich, der sei verflucht. Wumms. Das sind harte Worte, oder? Das sind harte Worte, aber letzten Endes sagt Paulus hier eins. Wenn wir nicht auf Christus gegründet sind, dann stehen wir unter dem Fluch des Gesetzes, oder? Und ich bin so froh, dass wir durch Jesus nicht unter dem Fluch des Gesetzes und der Sünde stehen, sondern unter der Herrschaft seiner Gnade. Weißt du, das macht uns als Christen ein ganz, es gibt uns das Privileg. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er es für uns, Jesus für uns gekauft hat. Das Wort, weil er es für uns erworben hat. Und ich komme hier zum Schluss, zu den Schlussaussagen. David erkannte das schon im Alten Testament in seinen Schriften und er sagte, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Wer kennt diesen Psalm? Ein wunderbarer Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Eigentlich fast alle, oder? Und was hat Jesus gemacht? Er trat auf und hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Macht sich eins mit den Worten aus dem, es gab nicht das Alte Testament, es gab nur die Schriften der Propheten. Das Wort Alte Testament kannten die ja nicht, weil es gab noch kein Neues Testament. Jesus macht sich eins mit den Worten und sagt, dieser Hirte, von dem David spricht, der Herr ist mein Hirte, diese Hirte bin ich. Ich bin dieser gute Hirte. Und David erkannte das und viele Propheten, bevor Jesus kam, haben das erkannt. Der gute Hirte und Jesus trat als dieser auf. Und jetzt ist die Frage, in Johannes 1, müsste Vers 10 oder 11 sein, da heißt es, er selber kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Weißt du, Jesus und das Evangelium, das zwingt keinen. Aber das Evangelium von Jesus Christus ist so einfach und so grundlegend, solus Christus, alleine Jesus Christus. Und die Juden haben das vor 2000 Jahren nicht erkannt. Er kam in seine Welt, er kam zu den Seinen, auch ein Beweis hier auf die Gottheit Jesus, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was für eine Gnade, dass wir das erleben konnten und dürfen, Jesus aufzunehmen und sagen können, solus Christus, alleine Christus. Und ich schließe mit einem Bild ab, was mich begeistert, Jesus zu erklären. Alleine Jesus Christus. Kennt ihr die Taschentuch-Evangelisationsmethode? Kennt ihr nicht? Ich saß gestern beim Friseur, Entschuldigung, vorgestern, in Soltau, und habe mich, die beiden jungen Damen, die haben mich gelöchert mit Fragen über das Evangelium. Das war sehr interessant. Kam auch ein Kunde nachher rein, den haben sie nachher noch 10 Minuten sitzen lassen. Aber ich habe hier nochmal eine Frage und da nochmal eine Frage. Und wie ist denn das? Glaubst du wirklich, dass Jesus auferstanden ist an die ganzen Wunder und so weiter und so fort? Die waren sehr interessiert und haben mir Löcher in den Bauch gefragt. Und sagte die eine, weißt du, mir hat vor einiger Zeit, sie zeigt mir ihre Tattoos, kremmelte ihre Arme hoch. Der Kunde, der da saß, wartete, dass er nämlich die Haare geschnitten bekommt und hat immer größere Augen bekommen. Er sagte, weißt du, mir hat jemand vor ein paar Wochen gesagt, ich komme in die Hölle, weil ich Tattoos habe und rauche. Da habe ich gefragt, wer hat das gesagt? Ja, das war ein Moslem gewesen. Da habe ich gesagt, du, ich stelle mich gegen keine Religion, ich möchte euch aber was ganz Einfaches mal erklären. Ich habe zu ihr gesagt, mit so einem Gott würde ich gar nichts zu tun haben wollen, wenn ich ein Tattoo hätte, der mich dann gleich in die Hölle schickt. Ich habe gesagt, ich möchte dir mal was erklären. Da habe ich die Taschentuch-Evangelisationsmethode angewandt. Ganz, ganz einfach. Das Evangelium ganz einfach erklärt. Hab immer ein Taschentuch mit dir dabei. Oder einen Kugelschreiber. Nimmst du irgendeinen Gegenstand, es kann ein Papier sein oder ein Buch oder irgendwas. Und du erklärst alle Religionen. Alle Religionen sind doch irgendwie gleich, ne? Das ist das Paradies. Die Beziehung mit Gott, das Paradies, der Himmel. Und alle Religionen sagen doch irgendwie, das Paradies, der Himmel, da soll man oder kann man irgendwie hinkommen, oder? Und das bist jetzt du oder ich. Und im einen sind sich alle Religionen gleich, da irgendwie hinzukommen. Und jetzt sagen alle Religionen, um da hinzukommen, musst du irgendwas tun, damit du da hinkommst. Übrigens hat der Prophet Mohammed gesagt, das wusste ich auch nicht, ist sehr interessant, der sagte, kurz bevor er gestorben ist, ich weiß nicht, wo ich hingehen werde. Und sagte zu einem seiner Jünger, ich weiß auch nicht, wo du hingehen wirst. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen werde. Hat keine Gewissheit gehabt. Dahin zu kommen, sagen alle Regeln, musst du das tun oder irgendetwas tun, damit du eventuell die Hoffnung hast, dahin zu kommen. Jetzt kommen wir zu dieser Taschentuchmethode. Und das ist das Christentum, was das Christentum einzigartig macht. Deshalb bezeichne ich uns auch nicht als Religion, sondern ganz einfach als eine Beziehung zu Gott. Religion sagen, du musst irgendetwas tun, um dahin zu kommen, eventuell die Gewissheit zu haben. Das Christentum sagt ganz einfach, da kommt man ja nicht rein, und da sind sich alle Religionen gleich, wenn man irgendwie dreckig oder schmutzig ist. Aus dem Grund hat Gott uns mit seinem Blut bedeckt. Und Gott sieht uns nicht mehr als schmutzig oder dreckig an und als Sünder, sondern da wir mit seinem Blut bedeckt sind, weiß wie Schnee, sagt die Bibel, dürfen wir jetzt schon mit ihm anfangen, in dieser ewigen Beziehung zu leben. Und das macht uns, bringt uns zu dieser Aussage, Solus Christus, gelobt sei der Name des Herrn. Ich bete noch einmal. Lieber Herr Jesus, danke. Das sage ich zu mir immer wieder und möchte das immer wieder sagen. Alleine du, Jesus. Und ich bete, Herr, dass du in uns, in jedem Einzelnen, dieses Brennen, dieses Verlangen gibst, dich immer mehr kennenzulernen und Solus Christus, dich allein Christus, Menschen nahe zu bringen, weil du Menschen liebst. Ich danke dir dafür, für deine Erlösung, für deine Gnade und für deine einzigartige Liebe. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch. Ja, danke schön.